WDR 5. Neugier genügt. Hinter der unscheinbaren Fassade eines Altbaus aus den 30er Jahren in der Heroldstraße 22, Ecke Nordstraße, verbirgt sich das Café Bertha. Vor der Tür des Ladenlokals neben einem türkischen Friseur und gegenüber einer arabischen Imbissgaststätte hält ein Fahrrad. Zügig springt die Sozialarbeiterin Viktoria Simon vom Sattel und eilt zur Eingangstür des Café Bertha, mitten in der Dortmunder Nordstadt, in einem sozialen Brennpunkt der Westfalenmetropole. Es ist ja schon 12 Uhr, ich muss jetzt mal langsam rein und aufschließen, weil die Gäste schon vor der Tür stehen und rein wollen. Ich möchte gerne ein Wasser und einen Kaffee. Ja, warte, hole ich eben. So, ich möchte bitte einen Tee haben und den schwarz-orientalischen haben. Okay, warte, gebe ich dir. Ab 12 Uhr mittags kümmert sich Viktoria Simon gemeinsam mit drei Mitarbeitern um ihre Gäste im Café Bertha, dem Treffpunkt von Alkoholikern, Obdachlosen und Hilfesuchenden aus sozial schwachen Verhältnissen. Auf den ersten Blick wirkt das Lokal an der Straßenecke in der Dortmunder Nordstadt wie eine ganz normale Kneipe mit Tresen, Stehtischen, Fernseher, Kickertisch und Sitzgruppen im Raum für Kartenspieler. Aber das Getränkeangebot ist eingeschränkt. Also wir hier im Café Bertha verkaufen keinen Alkohol. Die Leute können sich ihren Alkohol hier mit reinbringen. Bis 14% sind die Getränke erlaubt. Und die Leute gehen dann hier gegenüber zum Kiosk und kaufen sich dann was oder beim Netto oder beim Lidl und bringen es dann mit hier rein. Das bedeutet, zugelassen ist nur Bier in Maßen. Hochprozentiges wie beispielsweise Schnaps und Likör sind verboten. Stattdessen gibt es jede Menge Tee umsonst, Kaffee kostet 40 Cent, Mineralwasser 20 Cent. Vorschriften, die aber nur wenige vom Besuch des Café Bertha abhalten. Also wenn es draußen warm ist, dann kommen weniger Gäste, als wenn es richtig kalt ist. Wo es noch richtig kalt, warten wir bis zu 170 Leute am Tag. Im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, dann so 90 bis 100. Das ist wetterabhängig. Die 29-jährige Viktoria Simon ist klein und zierlich. Mit ihren blonden, schulterlangen Haaren und den Jeans und Pullover arbeitet sie seit der Eröffnung vor 2 Jahren hier. Gleich nach dem Studium der Sozialwissenschaften bewarb sie sich auf diese Stelle, ohne zu wissen, was auf sie zukam. Das erste halbe Jahr war das schon sehr viel, weil ich ja direkt nach dem Studium mal angefangen habe und diese Geschichten mich hier echt am Anfang überrollt haben. Also im Studium wird man auf solche Geschichten nicht so vorbereitet. Aber man muss erst mal lernen, diese Geschichten zu verarbeiten. Wir hatten mal einen Gast, dem ich Hausverbot erteilen wollte und hat seine Hand dann schon gehoben und ich habe mich eigentlich schon im Krankenhaus gesehen. Ein Gast war zum Glück schneller und hat ihn die Faust vor meinem Gesicht dann doch noch wegdrehen können. Dieser Gast wurde dann vor die Tür gesetzt, rausgeschmissen. Ja, draußen hat er dann nochmal Stress gemacht, hat vor die Tür getreten. Ich habe dann die Polizei gerufen, weil er hier Randale gemacht hat. Und dann rannte dieser Gast hinter mir her, auch mit einer Faust. Ja, und wollte auf mich los. Also da war ich auch froh, dass die anderen Gäste da waren. Also ich habe mich an dem Tag schon 2-mal im Krankenhaus gesehen. Das sind Tage, von denen die ich nicht meiner Oma erzähle, denke ich dann immer. Natürlich sind nicht alle Gäste so. Die meisten sind einfach nur froh über die von der Stadt Dortmund finanzierte Einrichtung. Das Café Bertha ist für mich einfach ein Ort, wo ich hingehen kann, wo ich mich hinstellen kann, wo ich reden kann, wo ich natürlich auch mal ein Bier trinken kann und wo ich nicht zahlen muss. In der Kneipe kann ich nicht gehen, weil ich kein Geld dafür habe. Sagt Ralf, dem der tägliche Besuch des Café Bertha den Tag strukturieren hilft. Der mittelgroße Mann mit gepflegtem Kurzhaarschnitt und Hornbrille ist arbeitslos. Mit seinen 49 Jahren hat Ralf ein bewegtes Leben hinter sich. Ich bin ja in einem guten Elternhaus aufgewachsen im Sauerland. Hab eine Ausbildung gemacht, bin Betriebsschlosser, also mit Brief und Siegel. Hab alle möglichen Scheine zusätzlich und so weiter. Und bin dann irgendwann mit Anfang der 20er Jahre, da war ich 23, auf Drogen gelangt. Und da ging es immer wieder bergab. Zwischendurch auch mal ein paar Jahre nüchtern. Einmal 7 Jahre, einmal 2 Jahre. Aber dann bin ich dann eben wieder draufgekommen auf dieses Rotzzeug, plus Droge, und bin dann hier in der Nordstadt gelandet. Ich bin fast 49. In den letzten 3 Jahren habe ich noch nie so viele kriminelle Menschen kennengelernt wie vorher. Ist einfach so. Auch Viktoria Simons Arbeit besteht vor allem darin, ihren Gästen zu helfen. Anträge auf Arbeitslosengeld ausfüllen, Krankenversicherungskarte beschaffen, Wohnung suchen oder medizinische Beratung organisieren. Häufig geht es auch um Bußgelder, Kredite oder Mietverträge, so wie bei Raudi. Ich sollte gekündigt werden. Ja, ich habe eine Kündigungsklage zu Hause gehabt. Viktoria hat das geregelt. Die Leute treten mir in den Arsch, dass ich Sachen in meinem Leben regel. Und jeden Tag haben die ja auch einen Erfolg. Hier, zwecks Miete, zwecks Strom. Wir sind an der Mache, sagen wir mal so. Jetzt habe ich sogar einen Zahnarzttermin. Auch alles über Café Bertha. Café Bertha vermittelt Haudi Geborgenheit. Hier fühlt er sich nicht allein gelassen, sondern ernst genommen. Zum ersten Mal in seinem Leben. Also ich war ungefähr 17 Jahre im Heim, habe meine Gesellenprüfung gemacht, dann ist meine Mam verstorben 1991, dann bin ich wieder nach Dortmund gezogen, habe bei meiner Familie gelebt, Geschwister mal da, mal da. Bin immer arbeiten gegangen als Maler und Lackierer, habe ja Gesellenbrief gemacht. Bin dann bei meiner Schwester ausgezogen, habe eine eigene Wohnung bezogen, die bewohne ich jetzt seit knapp 20 Jahren. Ich bin Frührentner und deswegen freue ich mich, dass Bertha da ist. Die lenkt mich ab, bringt mich nicht auf dumme Gedanken. Man sitzt nicht zu Hause und frisst in sich rein. Hier kann man mal einmal schimpfen oder einmal zuhören oder dir wird zugehört. Ne, man unterhält sich ja beim Kickern. Das ist eine Ablenkung. Der eine ist Student, ich bin jetzt der Rentner. Der andere ist noch an der Arbeit. Das ist gemischt. Ne, bei dem höre ich von der Arbeit, bei dem höre ich von der Schule. Und bei mir hören sie nichts. Weil mein Leben ja eigentlich, also der Alltag ja eigentlich immer gleich bleibt. Wir sind ja alles verschiedene Charaktere hier in der Bertha, genau, Café Bertha. Und es harmoniert trotzdem. Es gibt aber auch Zoff. Und dann treten andere für andere ein, damit die Ruhe weiter bleibt. Und das ist das Wichtigste hier. Hier ist Zusammenhalt auch. Jeder hat mal was Lautes zu sagen. Der eine mit dem Amt, der andere mit der Arbeit, der andere mit dem Vermieter. Aber wir können uns hier artikulieren und aussprechen. Und es wird trotzdem versucht, Ruhe zu bewahren. Ich gehe hier gerne hin, ich freue mich jeden Tag auf 12 Uhr. Dann geht die Bertha auf. Der Umgang mit den Leuten macht Spaß. Und dann gehe ich nach Hause, mache mein Essen und dann Glotze schauen. Und dann freue ich mich halt, wenn wieder aufgemacht wird hier. Das ist eigentlich die Zeit. Ich freue mich immer nur, wenn ich hier rein kann. Dann ist der Tag gefristet. Von 12 bis 19 Uhr ist das Café Bertha geöffnet. Nicht wenige Gäste bekommen hier mit Hilfe ihr Leben wieder in den Griff. Ich bin hierher gekommen, ich hatte nichts gehabt, aber nach 2-3 Tagen habe ich eine gute Freundin gefunden und dadurch bin ich von Leihfirma gekommen. Von Leihfirma aus bin ich als Lagerist in eine Firma Daxa reingekommen und da habe ich 2 Jahre gearbeitet und leider wurde mein Vertrag nicht verlängert. Dadurch bin ich irgendwann Platz 4 damals abgerutscht. Ich bin zwar türkisch, meine Eltern, ne, sind moderne Türken, aber mehr deutsch. Ich bin aus Frankfurt, ne, und bin nach Dortmund gekommen. Also Maler und Lackierer gelernt, damals in Frankfurt und war fest im Beruf gewesen. Mein Vater hat, ne, sagen wir mal so selbstständig, dem geht es auch gut finanziell. Und da hat er gesagt, ja, ich kann meine Söhne kaufen. So. Ich sollte mit 20 heiraten, habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, Vater, ich bin hier geboren, aufgewachsen, ich mache das, was ich will. Ne. Und da hat er mir 2 Wege gestellt. Entweder machst du das, was ich will, oder nimmst du deinen Reisepass und verschwindest da. Nicht nur aus meinem Haus, sondern ganz aus Frankfurt. Und dafür werde ich sorgen, hat er gemeint. Da habe ich gesagt, nein, brauchst du nicht. Ich schaue ganz ab aus Hessen. Ne? Ich habe einen Zwillingsbruder und der ist diesen Weg gegangen, was mein Vater gesagt hat. Ne? Geheiratet. Ne? Und ich bin der schwarze Schaf in der Familie, leider. Als Schuges zum ersten Mal im Café Bertha auftauchte, hatte er nicht einmal gültige Personalpapiere. Sein türkischer Pass war längst abgelaufen und durch mehrere Umzüge auch noch verloren gegangen. Eine bittere Erfahrung für den 36-jährigen Deutsch-Türken. Ja, ohne Pass läuft hier in Deutschland gar nicht. Arbeitmäßig, wohnmäßig braucht man überall. Also Pass, Reisepass, Urkunde, wenn man gar nichts in der Hand hat, kann man gar nichts bekommen. Ohne Pass ist man halt nicht angesehen, überhaupt nicht. Ohne Pass keine Wohnung, keine Arbeit, kein Geld. Stattdessen noch eine Geldbuße wegen fehlender Ausweispapiere. Im Café Bertha wurde der Kreislauf gestoppt. Die Viktoria hat Gott sei Dank irgendwie mit meinem Vater Kontakt aufgenommen. Sie hat meinen Vater wieder dazu gebracht, dass er das Geld überwiesen hat. Das waren 400 Euro. Ne? Dank des 160 Euro teuren türkischen Passes kann Schuges jetzt weitere Hilfen erwarten. Ich bin im Männerobdachlosenheim zurzeit und jetzt sind die auch dabei. Wir haben jetzt freiwilligen Betreuer, haben die mir vorgeschlagen und der Betreuer wird mir jetzt dabei helfen, eine Wohnung zu suchen. Und wenn ich Wohnung habe, ist alles sehr, sehr leicht, in der Arbeitsmarkt wieder tätig zu sein, dass ich wieder arbeiten gehen kann. Ich weiß beispielsweise jetzt nicht, wie viele Schulden insgesamt ich habe und so. Und die haben gesagt, die werden mir helfen dabei. Um die Vermittlung eines Betreuers für Schuges hat sich natürlich auch Viktoria Simon gekümmert. Das hat ein halbes Jahr gedauert, aber die Sozialarbeiterin ist nicht allein. Sie wird von Nachbarn des Cafés unterstützt. Täglich bringt der Kioskbetreiber Lothar Rohling belegte Brötchen für die Gäste und einmal in der Woche hält ein Arzt eine Sprechstunde ab, die gerne angenommen wird, erzählt Viktoria. Sie erinnert sich an eine ganz besondere Geschichte. Zum Beispiel hatten wir einen Gast, der in sich gekehrt war, sehr müde war und sich den ganzen Tag gekratzt hat. Das geht natürlich nicht hier im Raum, weil man nicht weiß, ob er eine ansteckende Krankheit eventuell auch hat. Und zum Glück kommt montags der Arzt hier ins Café Bertha. Zum Glück, sage ich immer, weil der Weg ist halt nach hinten in meinem Büro ziemlich kurz. Und da kann man mal eben sagen, komm, wir gehen mal eben hinten zum Arzt. Und in dem Fall bei dem Herrn war das auch ganz gut, weil dieser Herr zog sich dann hier aus. Und ja, der ganze Oberkörper war übersät mit Tieren, Flöhe, Läuse. Und deswegen konnte dieser Herr auch nicht schlafen. Er war obdachlos, weil er sich ständig am Kratzen war und war deswegen total übermüdet. Als wir das dann gesehen haben, haben wir eigentlich direkt beschlossen, ihn hier zu duschen, danach ins Krankenhaus, weil wir ihn gerne zur Männerübernachtungsstelle bringen wollten. Aber dafür brauchte er ein ärztliches Attest, dass er tierfrei quasi ist. Und deswegen mussten wir erst ins Krankenhaus fahren und ihn untersuchen lassen, dass keine Tiere mehr am Körper sind. Und ja, die Aktion hat dann auch irgendwie 6-7 Stunden gedauert, bis er zur Männerübernachtungsstelle gefahren werden konnte und einschlafen konnte. Und immer wenn er hier ins Café Bertha reinkommt, kommt er hier mit einer Tüte mit Geschenken rein, weil er immer noch so dankbar darüber ist, weil mittlerweile hat er auch eine eigene Wohnung, die haben wir ihm gesucht. Er bezieht Leistungen, vorher hat er nur von Pfand gelebt, also denen geht's wieder total gut. Auch deshalb würde Viktoria ihren ungewöhnlichen Arbeitsplatz gegen eine Schreibtischtätigkeit niemals eintauschen wollen. Hier sind die Leute 7 Stunden, da kennt man sich und da macht mir die Beratung auch Spaß. Ich weiß ja, was die Leute können zum Teil und meine Tipps sind dann individuell zugeschnitten. Ja, ich möchte auf jeden Fall was für die Leute erreichen. Ich kann ja keine Wunder bewirken hier. Ich sehe das eher als Ziel, dass die Situation von den Leuten nicht unbedingt schlimmer wird und quasi die Lebenssituation auch manchmal erhalten, dafür sorgen, dass es nicht schlimmer wird. Das ist auch schon ein großes Ziel manchmal hier. Um 19 Uhr müssen alle Gäste das Lokal verlassen, dann schließt Viktoria Simon das Café Bertha ab und steigt wieder auf ihr Fahrrad nach einem durchwachsenen Arbeitstag. Sie musste mehrere Streitereien schlichten, 2-mal Lokalverbot wegen Missachtung der Hausordnung erteilen. Sie ist jedes Mal froh, wenn alles ohne Drohung oder sogar gefährliche Zwischenfälle und ohne Polizeieinsatz über die Bühne geht. Denn trotz ihrer Autorität werden ihre Anweisungen nicht immer von allen Gästen widerspruchslos hingenommen. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen, aus denen sich die Sozialarbeiterin lieber raushält, weil man sich von ihr als Frau nichts sagen lässt. Es kommt darauf an, was das für Leute sind. Ob ich zu denen schon ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe oder nicht. Weil manche möchten jetzt auch von mir nicht unbedingt, sage ich mal so, als typisches Beispiel, so eine 40-jährige Frau, die jetzt mit mir noch nicht großartig gesprochen hat, die möchte von einer 29-Jährigen nicht unbedingt Beziehungstipps haben. Oft ist es so, dass die Leute sich dann streiten, sagen wir mal, um 15 Uhr streiten die sich und um 16 Uhr ist wieder alles gut. Und um 17 Uhr streiten die sich wieder. Und das ist immer so ein Auf und Ab bei vielen. Und ja, in solchen Sachen kann man erstmal nur beobachten und abwarten und eventuell dann zum Beispiel männlichen Mitarbeiter hinschicken. Also der Mitarbeiter geht dahin zu dem Gast, wer das beste Vertrauensverhältnis hat, auch in dem Moment. Viktoria ist dankbar für die Unterstützung der Mitarbeiter, die über ein Förderprogramm des Arbeitsamtes im Café Bertha beschäftigt sind. Schließlich kennt sie ihre Gäste und weiß, wann sie eingreifen kann und wann sie sich zurückhalten muss, weil der eine oder andere Macho sich von einer Frau nicht bevormunden lässt. Auch dafür wurde sie an diesem Arbeitstag entschädigt, und zwar mit zahlreichen zufriedenen Gesichtern. Victoria Simon ist glücklich mit ihrer Arbeit. Weil hier so unterschiedliche Persönlichkeiten ins Café Bertha kommen, dass es hier so unterschiedliche Geschichten auch gibt, die immer wieder neu sind für mich und wo man immer wieder anders drauf reagieren muss. Jeder Tag ist hier anders. Das bundesweit einmalige Projekt kostet die Stadt 145.000 Euro im Jahr. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.